Ich habe eine Tante, die wohnt in Lübbenau. Und diese Tante Anna ist sparsam und genau. Mit einem Eimer Wasser wischt sie das ganze Haus. Und was davon noch übrig bleibt, da macht sie Kaffee draus. Ja, Holzkopfskin, Bananen, Apfelsin. Ein jeder liebt sein Weib, ob's regnet oder schneit. Ein jeder liebt sein Weib zum Zeitvertreib. Ich habe einen Onkel, der wohnt in Lübbenau. Und dieser Onkel Otto ist sparsam und genau. An einer Zigarette raucht er den ganzen Tag. Und was davon noch übrig bleibt, da macht er draus Salat. Ja, Holzkopfskin, Bananen, Apfelsin. Jeder liebt sein Weib, ob's regnet oder schneit. Zum Zeitvertreib. Ja, Holzkopfskin, Bananen, Apfelsin. Ein jeder liebt sein Weib zum Zeitvertreib. Wir fliegen nicht nach Moskau, wir fliegen nicht nach Rom, wir fliegen auf die Nese, da haben wir mehr davon. Wir schlafen. Wir schlafen nicht im Stroh, wir schlafen auf Klosetten, da weiß und uns geht Floh. Oh, Holzkopfskin, Bananen, Apfelsin. Ein jeder liebt sein Weib, ob's regnet oder schneit. Wir fliegen auf die Nese, da haben wir mehr davon. Wir schlafen nicht im Betten, wir fliegen nicht nach Rom. Wir fliegen auf die Nese, wir schlafen auf Toiletten, da beißt uns auch kein Klo. Holzkopfskin, Bananen, Apfelsin. Ein jeder liebt sein Weib, ob regnet oder schneit, zum Zeitvertreib. Da fiel die Dame auf den Arsch. Schlittschuh fahren auf dem Eis. Das Orchester spielt nen Marsch. Da fiel die Dame auf den Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Morgen gehst du mir in die Falle.